Kundgabe 5493. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.09.1952. Trostreiche Vaterworte. Hinweis auf Tod. Eine unverdiente Gnade ist es, dass ihr Menschen euch in meine Arme flüchten könnet, so ihr in Not seid. Stets wisset ihr, dass ich für eure Bitten und Anliegen ein offenes Ohr habe. Ihr wisset aber auch, dass ich warte auf euren Ruf, dass ich die Stimme meines Kindes hören will, die mir in jedem gedanklichen Bittruf entgegenschallt. Ich will, dass ihr zu mir kommet in jeder irdischen und geistigen Not, damit ihr nun auch meine Hilfe erfahret. In kleinen wie in großen Nöten stehe ich euch zur Seite. Aber wisset ihr auch, was ich mit euch vorhabe? Wisset ihr, ob die Hilfe, die ihr euch erwünschet, geeignet ist dafür, dass ihr ausreifet an eurer Seele? Eben weil ihr dieses nicht wisset, sollet ihr beten: Vater, dein Wille geschehe. Ihr sollet wohl bitten, dass ich euch helfe, nicht aber in welcher Weise, denn das weiß ich wahrlich am besten, was eurer Seele dient. Ihr Kinder besitzet doch meine Liebe. Ihr alle sollet das Ziel erreichen auf Erden, den Zusammenschluss zu finden mit mir. Alles nun, was dazu dienet, wende ich euch zu, weil ich will, dass ihr selig werdet. Zwar sollet ihr mir alle eure kleinen und großen Sorgen und Nöte vortragen. Ihr sollet mit allen Anliegen zu mir kommen, und so ihr tiefen Glaubens seid und diesen Glauben im Gebet zum Ausdruck bringet, erfülle ich euch auch eure Bitten. Denn ein tiefer Glaube ist schon ein erhöhter Reifegrad, und der Zusammenschluss mit mir hat dann schon stattgefunden durch die Liebe, die erst den lebendigen Glauben geboren hat. Dann also solltet ihr meine oft wunderbare Hilfe erfahren. Solange aber der lebendige Glaube noch nicht vorhanden ist, solange ihr noch schwach seid im Glauben und also auch schwach in der Liebe, muss ich oft euch versagen, was ihr erfleht, doch immer nur aus väterlicher Fürsorge um eure Seelenreife. Doch stets solltet ihr auf mich vertrauen, dass ich alles so für euch regle, wie es gut ist. Das Leibesleben aber schätzet nicht als der Güter Höchstes, sondern betrachtet es nur als für die Seele nötig. Und so ihr also der Seele gedenket und ihres Zustandes nach dem Tode und für ihr Leben sorget und schaffet, braucht euch auch der Tod nicht zu schrecken. Denn er ist dann für euch nur das Tor in die lichtvollste Ewigkeit. Doch ihr werdet nimmermehr nach der Erde zurückverlangen. Ihr werdet dann erst leben und in meiner Nähe unaussprechlich selig sein. Amen.